WDR 5. Neugier genügt. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Wer weiß, an was wir morgen Hand anlegen werden? Ob wir dann noch die Wellen des Meeres zählen können und das Haupt erheben? Die Russen und die Amerikaner. Vielleicht wird es einen Donner geben, eine Feuernacht. Wo sind deine Hände? Mach, dass unser Sohn in Frieden geboren wird und keine Angst haben muss. Ein Auszug aus dem Lied Futura, das Lucio Dalla im Jahr 1980 veröffentlichte und dennoch irgendwie zeitlos klingt. Non ho mai parlato di politica in termini con il linguaggio della politica. Ho parlato della società, ho parlato di noi. Ich habe nie wirklich politische Lieder gemacht. Zumindest habe ich nie über Politik gesprochen. Ich habe über die Gesellschaft gesprochen, über uns. So der italienische Autor und Liedermacher, der in fast einem halben Jahrhundert Musikerdasein mehrere Millionen Tonträger verkaufte und der seine ersten Auftritte bereits während der Studentenbewegungen der 60er Jahre hatte. Al momento che ti arrivano le cose, le informazioni, c'è già una porta per dalla quale entro le informazioni che è come quasi un filtro tra quello che tu pensi e. In dem Moment, in dem etwas passiert, irgendwelche Informationen auf dich einprasseln, saugst du es wie ein Filter auf. Weltereignisse, die dich zum Nachdenken bringen und zum Schreiben. Und jeder Kreative macht etwas aus diesen Überlegungen. Es wird ein Artikel, ein Zeitungskommentar oder ein Lied. Bei Lucio Dalla waren es vor allem Lieder. Lieder, die er durch die Straßen schickte. Als seien sie ein Flyer mit ein paar Notizen zum Nachdenken oder einer Suchanfrage für eine Lösung. So wie in seinem Hit Canzone. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ich halte es nicht aus, noch länger auf dich zu warten. Und hätte dich am liebsten sofort hier. Un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vede. Ich habe einen besonderen Text für dich geschrieben und würde dir sagen, mach das Licht aus, uns reicht der Himmel. Fern von ihr kann ich nicht leben, ohne sie muss ich sterben. Ein Lied, das von einer verlorenen Liebe zu handeln scheint. Vielmehr ist es jedoch das Lied selbst, das Lucio Dalla hier besingt. Die Canzone war seine große Liebe, ohne die er einfach nicht sein konnte. Lied, bitte finde sie. Und sag ihr, dass sie mich nie verlassen soll. Geh zu den Leuten auf der Straße und sag sie ihr ganz süß. Der Kopf des 1,60 Meter großen Mannes, den man fast nur mit Rundbrille, Dreitagebart und einer Wollmütze kannte, schien nie still zu stehen. Unermüdlich beschäftigte er sich mit Themen, die die Menschen bewegen. Als Beobachter des Zeitgeschehens verpackte er seine Gedanken in poetische Verse und in eine musikalische Mischung aus Jazz, Pop, Soul und Klassik. Mi sveglio molto spesso e poi delle volte trovo delizioso vivere la notte e di notte mi vengono poi le canzoni migliori o le idee migliori o gli articoli migliori. Manchmal wache ich nachts auf und habe ein Lied im Kopf, das dann unbedingt sofort umgesetzt werden muss. Wir Autoren, egal ob aus der Kunst, der Musik oder der Literatur, haben immer eine idealistische Motivation, bestimmte Zustände zu reflektieren. Das ist unsere Pflicht. Ich könnte das auch nicht anders. Ich funktioniere da wie ein Filter. Ich beobachte die Welt, schaue sie mir mit den Augen der Leute an, höre ihnen zu, überlege. Natürlich bin ich auch oft sehr kritisch. Und es ist auch nicht leicht, so etwas wie eine kollektive Gesinnung aufzuspüren. Schon mal gar nicht in Italien. Die Italiener sind von den vergangenen 15 Jahren Politik ziemlich niedergeschlagen und ein wenig lethargisch geworden. Und natürlich muss ich davon erzählen, aber dadurch werde ich ja kein Politiker. Ich werde zu jemandem, der beobachtet, was passiert. Von daher sehe ich mich nicht als politischen Sänger. Ich sehe mich mehr als eine Stimme der Gesellschaft. Mir gefällt es auch, Menschen über bestimmte Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu erzählen, sie mit anderen Augen sehen zu lassen. Lo faccio anche per informare la gente di un qualcosa visto con altri occhi, con altra mentalità. Wie zum Beispiel in seinem Lied Quattro Marzo, 4. März, mit dem Lucio Dalla 1971 auf dem Festival di Sanremo seinen Durchbruch hatte. In dem Lied geht es um ein 16-jähriges Mädchen, das von einem Soldaten schwanger wird. Der Soldat wird getötet, die Frau bekommt das Kind allein und nennt es Jesus, Gesù Bambino. Eine Geschichte, die Dalla wie eine autobiografische aus der Ich-Perspektive erzählt. Compiva 16 anni. Sie war 16 an jenem Tag, meine Mama. Die Lieder der Tavernen sang sie mir wie ein Schlaflied. Und drückte mich fest an ihre Brust. Das Mädchen vom Meer, das jetzt zur Frau werden musste, mit einem Kind im Arm, das gewickelt werden wollte. Noch jetzt, da ich fluche und Wein trinke, nennen mich die Diebe und die Huren Gesù Bambino, endet der Liedtext, den sich Dalla damals zensieren lassen musste, um ihn singen zu dürfen. Aus Fluchen wurde Kartenspielen, aus Dieben und Huren wurden Hafenarbeiter. Auch der ursprüngliche Titel Gesù Bambino musste geändert werden. Quattro Marzo, der 4. März 1943, wie das Lied nun hieß, ist Dallas Geburtsdatum. Per un fatto teatrale, perché mi piaceva immaginare che la gente pensasse che chiunque nasceva nel 43 era comunque figlio della guerra. Der Titel, das war ein Spiel, weil jeder, der 1943 geboren wurde, war ein Kriegskind. Für mich ist dieses Lied ein Piktogramm einer kollektiven Erinnerung. Auch wenn ich gerade erst geboren war, die Erzählungen und Erinnerungen derjenigen, die den Krieg miterlebt haben, schreiben sich in dir fest. Und so lebst du diese Erinnerungen, auch wenn du sie nicht selbst erlebt hast. Aber die Erzählungen haben eben diese Kraft. Alles, was ich geschrieben habe, was ich erzähle, kommt direkt von den Menschen. Du wirst kaum was finden, was nur von mir persönlich handelt. Natürlich gibt es Lieder, in denen ich damit spiele, aus meinem Leben zu erzählen. Aber ganz sicher hätte ich schon mit 30 aufgehört zu schreiben, wenn ich nicht von den Menschen um mich herum erzählen würde. Die Texte von Lucio Dalla drehen sich auch längst nicht alle nur um sozialkritische Themen. Oft benutzt er eine melancholische, nächtliche Bilderwelt ohne kritische Anmerkungen. Oder erzählt vom Leben am Meer, einen Ort, der für den in Bologna geborenen Musiker immer eine große Anziehungskraft hatte. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Prozent meiner Lieder erzählen vom Meer. Nicht vom Meer als Objekt, sondern von Menschen, die mit dem und am Meer leben. Mir gefällt es nicht nur, auf dem Meer zu sein, auch einfach nur am Hafen, wo ich irgendwie zum Fischer werde. Mi piace anche stare nel porto, diventare quasi un pescatore. Viele der klangvollen, poetischen Verse Lucio Dallas haben es sogar in die Lehrbücher der italienischen Literatur geschafft. Manche seiner Lieder sind auch skurril, ein wenig versponnen, manchmal sogar fast dadaistisch. Zum Beispiel sein Song Attenti al Lupo, Vorsicht vor dem Wolf, der ebenfalls international ein Hit wurde. C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donnina piccola così, con due occhi grandi per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavoro. Ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Da ist ein winzig kleiner Mann mit einem winzig kleinen Hut, darin ein Traum, der realisiert werden will, heißt es in dem Lied Attenti al Lupo. Ähnlich sah es unter der Mütze von Lucio Dalla aus, unter der ihm zwar allmählich die Haare ausgingen, die Ideen und Träume jedoch nie. Noi viviamo molto per le cose che desideriamo, non per le cose che abbiamo. Se noi vivessimo per le cose che abbiamo, saremmo molto più stupidi di quello che siamo, siamo già stupidi. Wir leben doch für unsere Sehnsüchte und Wünsche und nicht für das, was wir haben. Wenn wir nur für und mit dem leben würden, was wir haben, wären wir ganz schön dumm. Wir sind schon dumm genug, aber wir leben für unsere Wünsche, unsere Träume, die in uns schlummern und unkontrollierbar sind. Oft wissen wir ja noch nicht mal, warum wir etwas Bestimmtes unbedingt wollen. Hinterher vielleicht ja, wenn wir es gesehen haben und es kennen. Aber Träume entstehen ja wie Wunder, wir wissen nicht, woher sie kommen. Und dann gibt es die, die sie leben, und die, die es nicht tun, unabhängig von materiellen Möglichkeiten. Lucio Dalla lebte seine Träume als Musiker, Poet, Kunstsammler, Soziologieprofessor und als Förderer von Nachwuchskünstlern. Auch seinen Traum von einer großen Familie hat er wahrgemacht. Da er keine eigenen Kinder hatte, lebte er auf einem Anwesen in der Emilia-Romagna zusammen mit zahlreichen Musikerfreunden, Kollegen und Zöglingen, die dort ein- und ausgehen konnten, wann sie mochten. Und sie alle beschreiben ihn als liebevollen, gutmütigen und besonders großzügigen Menschen. Darunter auch der Musikerfreund Samuele Bersani. Er hat sich so vielen Menschen gewidmet, wenn manchmal auch nur für ein paar Minuten, aber dann mit so einer Intensität, die viele heutzutage gar nicht mehr kennen. Piccolo come uomo, ma gigante sul palco per il pubblico. Ecco, questo è il ricordo che ho. Von der Statur her sehr klein, doch als Mensch riesengroß, das ist Lucio Dalla. Nicht nur auf der Bühne, auch für die Menschen in seiner Umgebung. Ich erinnere mich, wie sich bei manchen Liedern das Publikum verhalten hat, wie bewegt es war, wie viel Respekt es ihm entgegenbrachte, egal ob es sich um Italiener oder um andere Nationalitäten handelte. Sowas gibt es wirklich selten. E poi un'esaltazione di fronte a questo grande artista che riesce a trasmettere emozioni fortissime. Erzählt sein Manager und enger Freund Michele Mondella, der seit den 60er Jahren mit Lucio Dalla zusammengearbeitet hat. Auf die Kommunikation mit dem Publikum außerhalb seiner Heimat hatte Lucio Dalla sich sehr gefreut, besonders auf die Konzerte in Deutschland, wo er seit mehr als 20 Jahren nicht mehr war, weil er immer wieder neue Projekte in Angriff nahm. Ma mi manca anche andare al mare, ma non ho avuto molto tempo anche adesso. Deutschland fehlt mir ein wenig, aber mir fehlt auch das Meer. Und leider habe ich nicht so viel Zeit. Ich mache viele unterschiedliche Sachen. Ich komponiere verschiedene Filmmusiken, unterrichte an der Universität. Ich bin ja nicht nur Songschreiber und Musiker. Ich habe für einige Opernproduktionen als Regisseur gearbeitet. Ich habe Stravinsky in Irland und London realisiert, eine Oper von Prokofjew. Dann habe ich viel fürs italienische Fernsehen gearbeitet, ein paar Alben veröffentlicht. Und dann habe ich eine lange Europatournee gemacht, bei der ich mich nochmal dem Jazz gewidmet habe. Bei dem Wort Jazz bekamen seine Falten umsäumten, runden, dunklen Augen einen besonderen Glanz. Denn im Jazz lag Lucio Dallas musikalischer Ursprung, das, womit alles begann. In den 60 war forse il periodo più bello della mia vita, perché ero totalmente povero. Però in realtà suonavo con dei miti che avevo che non ho fatto più, cioè suonando con Chet Baker. Die 60er Jahre waren vielleicht die schönsten Jahre meines Lebens. Auch wenn ich wirklich sehr, sehr arm war damals. Aber ich habe mit den Größten des Jazz gespielt, mit Chet Baker. Ich war vielleicht 16, 17, als ich angefangen habe und war richtig frei. Ich spielte mit Count Basie, Thelonious Monk. Als ich mit Chet Baker spielte, ging ich zum Gymnasium. Ich spielte bis 4 Uhr nachts und ging dann quasi direkt zur Schule. Ich habe mit Klarinette angefangen und dann mit Saxophon weitergemacht. In den 60ern hatte ich auch das Glück, einen großartigen italienischen Poeten kennenzulernen, Roberto Loversi. Vielleicht sogar einen der drei bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts. Mit ihm habe ich dann ein paar Alben zusammen gemacht. Und er war es auch, von dem ich gelernt habe zu texten, der mich dazu brachte, eigene Lieder zu schreiben. Lieder, die einmal Geschichte schreiben würden, darunter auch der Welthit Caruso. Eine Hommage an den legendären italienischen Opernsänger Enrico Caruso. Ein Lied, das den Stil der klassischen neapolitanischen Oper als die Wiege der italienischen Canzone mit modernen Melodien vereint. Weltweit verkaufte es sich über 30 Millionen Mal und wurde gesungen von Opernstars wie Luciano Pavarotti oder Andrea Bocelli. Qui dove il mare luccica tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da. Caruso ist auch das in Deutschland bekannteste Lied von Lucio Dalla. Eines der Lieder, die während seiner Konzerte fast genauso enthusiastisch mitgesungen wurden wie in seiner Heimat, auch wenn man die Texte nicht unbedingt verstand. Wir haben auch schon mal überlegt, ob wir nicht einfach ein paar Texte ins Deutsche übersetzen. Obwohl das nicht so einfach ist, weil es bei meinen Texten ja nicht nur um den Inhalt geht. Oft spielt auch der Klang der Wörter eine große Rolle. Und vielleicht ist es auch nicht unbedingt nötig. Ich sehe das ja an mir. Ich fühle mich als Kind deutscher Kultur. Ich liebe die deutschen Expressionisten, ich liebe das deutsche Theater, bin ein Fan von Fassbinder. Und je mehr man sich mit einem Land oder einer Kultur beschäftigt, desto mehr ist man ihr nahe und versteht sie auch. Allein durch die Kultur hat sich die deutsche Sprache im Ausland so verbreiten können, dass viele vielleicht, genau wie ich, das Gefühl haben, dass mir die Sprache bekannt ist, auch wenn ich sie nicht spreche. Es gibt eine Verbindung zwischen Deutschen und Italienern, die aus ihren kulturellen Wurzeln gewachsen ist. Mehr als aus der Politik, der ich sowieso nicht traue. Ich vertraue auf den kulturellen Austausch. Musik, Kunst und Literatur. Das ist das, was die Menschen weiterbringt. Questo è il vero humus del mondo. Auf die Frage, welches kulturelle Erbe er nach fast einem halben Jahrhundert Musikerdasein hinterlassen habe, zündete Dalla sich eine Zigarette an und antwortete, ohne zu überlegen. Ma guarda, io sono in una condizione di dire che il mio erede sono io, nel senso che Ich bin erstmal mein eigenes Erbe. Ich bin es, der ja immer noch Gedanken, Ideen und Inspiration aus dem fischt, was ich bisher gemacht habe. Außerdem glaube ich, dass ich nicht besonders verwertbar bin. Es ist schwer, jemanden zu finden wie mich, der so viele verschiedene Dinge auf einmal macht und sie irgendwie versucht zu verbinden. Ich bin einfach nur ein Beobachter. Ich könnte vielleicht sowas wie ein kollektives Gedächtnis sein, aus dem jeder das herausnehmen kann, was er will. Oder vielleicht auch einfach gar nichts. Dalla quale uno può prendere quello che vuole, può prendere anche niente. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.